Dazu ich ist eine Geschichte, es ist wahr, Gott verdammt, weil man weiß ja eh, der Freeze ist so krank. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Rafa schlägt den Takt am Bohr. 1, 2, wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rammen das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Rafa schlägt den Takt am Bord. 1, 2, über 50 Helden aus alter ferner Zeit, mit Jason an der Spitze zum Aufbruch bereit. Athena half beim Bauen für deine Sprechenholz. Ein Donner war das Zeichen für die Abfahrt voller Stolz. Lemnos war das erste Ziel, dort wollte man gleich wohnen. Es herrschte höchste Pühle über die Amazonen. Sie bot Jason ihre Liebe und den Thron. Herakles mahnt zum Aufbruch mit strengem Ton. An der phrygischen Küste von Dolionen empfangen, konnten sie den Weg nach Chios nicht gleich erlangen. Dort wird zugleich führt der Held mit dem schönen Blick. Die Suche ist erfolglos und Herakles bleibt zurück. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Der König von Bithynien, vom Faustkampf besessen, wollte mit dem Pollux seine Kräfte messen. Der König kam zu Tode, was soll ich euch sagen? Schon wartet das Getöse der bösen Sümpflegarden. Zerfelsen, die alles quetschen, also gar nicht lieb. Doch Athena verlieh der Argus den nötigen Antrieb. Hurtig ging es weiter, es bremste sie der Wind. Und noch so manche Völker und Raubvögel gesinnt. Dem schmeckte doch tatsächlich Prometheus Leber. Doch das Ziel ist greifbar nah, es wartet schon Medea. So leicht lässt sich das goldene Fließ aber nicht erzwingen. Es muss Jason den Drachen noch bezwingen. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Der teuflische König rückt das Fell nicht heraus, will Argonauten erschlagen, die Geschichte ist ein Graus. Die Heimfahrt war nicht besser mit Circe und Sirenen, die Meerenge von Messina hatte auch kein Benehmen. Sie irrten noch eine Weile zu Wasser und zu Land, endlich war das goldene Vlies in Pelias Hand. Doch der Zoff ging weiter, wie die Sagen halt so sind. Jason und Medea wurden verjagt nach Korinth. Nach weiteren 10 Jahren küsste eine andere Hand und verbannt die Medea samt ihrem seidenen Gewand. Doch diese sind nach Rache in ihrer ganzen Qual, und über diese Erzählung hört ihr das nächste Mal. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. Wir sind Diagonauten und fahren nach Kolchi, segeln durch die Meere, rum das goldene Fließ. Argus hat das Schiff gebaut und Orpheus schlägt den Takt an Bord. 1, 2, rudern. 6.